Lied für verliebte Leute. Der Mond, der so viel Liebe sieht, denkt sich hoch erfreut. Das sind die Nächte von Swinemünde, die blauen Nächte voller Seele.